Wir überlegen uns auch zu rechnen, wie die einzelnen Abschläge, wie die einzelnen Abschläge laufen. Aber das ist nicht das Ganze. Ja, bei den Staatszielbestimmungen verstehen Sie nicht. Ach so. Ja, hier verschiedene Staatszielbestimmungen. Unter anderem das Demokratieprinzip. Und im Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip haben wir uns einige Vorschriften staatlich auch angeschaut, die Ausschluss des Demokratieprinzips sind. Wenn man das Demokratieprinzip darstellt, hat sich erklärt. Und das muss natürlich irgendwie konsequenterweise auch in der Verfassung zum Ausdruck kommen. Ich kann also mir nicht nur oben an die Brust die Plakette hängen, wir sind demokratisch, sondern das muss auch in den übrigen Vorschriften, im gesamten Verfassungsgefüge, irgendwie zum Ausdruck kommen. Die Partei, die unseren Demokratieverständnis oder das Demokratieverständnis durchgesetzt ist, hatten wir schon gesehen, Artikel 21 des Grundgesetzes, der also sagt, was Parteien sind, dass sie nicht sind und warum sie nicht ohne weiteres verbieten kann, hatten wir uns in der vergangenen Veranstaltung geschaut. Das, was wir ebenfalls schon begonnen hatten, ist das Wahlrecht. Wir haben also ein Wahlrecht, Demokratie, Ausübung der Staatswahl durch das Volk, setzt voraus, dass ich durch Wahl in irgendeiner Weise Repräsentanten kreiere, die an die Stelle des Volkes an der Abstimmung gehen. Wichtig nochmal merken, das ist ein objektives Prinzip, die Wahl in Artikel 38, so wie sie gestaltet ist, ist also ein objektives Recht in jedem Fall. Sie ist ein individuelles Recht des Abgeordneten. Er selbst kann sich darauf schützen. Wir hatten letztens schon gesehen, Herr Gauweiler schützt sich immer wieder an Artikel 38 und Gesetze, gerade in die Übertragung von Kompetenzen auf den europäischen Boden zu überprüfen. Das ist seine Norm. Und es ist auch ein subjektives Recht des Bürgers. Sie können selbst dieses Recht durchsetzen. Gehindert wird vor einem staatlichen Gericht oder auch einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Wenn alles nicht mehr hilft, dann auch als Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Nur ganz kurz, das müssen Sie wissen, und das ist sozusagen ein Bekenntnis, es gibt einen Bereich, der also wichtig ist. Es gibt eine Diskussion, die problematisch ist, ob sie auch einen unmittelbaren Anspruch auf jegliche Teilhabe, ob das Artikel 38 hergeleitet werden kann, ob sie überhaupt generell und durchgängig auf diesen Ebenen irgendwo verteidigt werden müssen. Das ist so ein Welche Folie ist denn das? Was ist noch merken müssen, ist Wahlrecht und Rechtsverhältnis im zweiten Teil. Wahlrecht nur für Deutsche. Der Gesetzgeber kann das grundsätzlich erweitern, aber Verfassungsrecht ist es ein deutsches Recht. Da verhält es zu anderen Verfassungsvorschriften, die hat ja in der vergangenen Woche gesehen, allgemein bei Gleichheit der Wahl ist hiermit verankert. Insofern ist Artikel 38 Spezialnummer, die andere Normen verwenden, ebenfalls die Gleichheit zu Inhalt haben. Also Artikel 38 verdrängt zum Beispiel den allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 Grundgesetz. Die Gleichheit der Wahl, die Allgemeinheit der Wahl, das sind ja also vor allen Dingen Überlegungen, die den Gleichheitsgrundsatz betreffen, werden ausschließlich nach Artikel 38 des Grundgesetzes gestützt. Man könnte nicht auf die allgemeinen Normen des Artikel 3 Grundgesetz zurückgreifen. Also mal merken, wenn es um Wahl geht, nur Artikel 38. Ja, du hast nur den ersten Teil. Dann gibt es natürlich auch noch ein schönes Staatsziel, das mir als Jurist noch am Herzen liegt. Das ist das Rechtsstaatsprinzip. Wir haben keine ausdrückliche Benennung als solches im Grundgesetz. Aber wir haben viele Vorschriften, die das Rechtsstaatsprinzip voraussetzen. Kommentar von der Welt auch ausgesetzt. Ganz klar, Artikel 20 Absatz 3, alle staatliche Gewalt ist an Gesetz und Recht gebunden. Das ist eine Gesetzesbindung. Und aus dieser rechtsstaatlichen Vorstellung heraus hat sich im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Dingen entwickelt, die der Verfassungsgeber zum Teil schon kannte, beziehungsweise noch nicht kannte, die der Verfassungsgeber dann, und die man dann der Verfassungslehre dem Rechtsstaatsprinzip zugeordnet hat, zum Beispiel die Normenhierarchie, dass es also eine Ordnung von Rechtsnormen gibt. Das eine bringt das andere ist höherwertiger als das andere. Das ist irgendwo auch Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips, dass die Verfassung zum Beispiel höherrangig ist und deswegen übergesetztes Recht verdrängen kann, dass also entgegenstehendes übergesetztes Recht von der Verfassung verdrängt wird, ist auch Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips, aber an sich nirgends Ausdruck geregelt. Das Gewaltenteilungsprinzip ist nirgends so ausdrücklich angesprochen worden, aber allein der Verfassungsgeber hat es vorausgesetzt, indem er einerseits die Gesetzgebung im Grundgesetz regelt. Schauen Sie mal das Inhaltsverzeichnis auf, dann werden wir sehen. Also einerseits eingegeben hat. Da finden Sie zum Beispiel im 7. Abschnitt die Gesetzgebung des Bundes. Und dann finden Sie Ausführung von Gesetzen, also Verwaltung. Es liegt im Grundgesetz die klare Vorstellung zugrunde, es gibt Gesetzgebung, dann kommt die Verwaltung, dann kommt so ein Sonderartikel, dieser so ein Sonderabschnitt, der Abschnitt 8a, der ist nachträglich eingefügt worden, weil gemeinschaftliche Verwaltungsaufgaben geregelt werden sollten, dann kommt die dritte Gewaltrechtsprechung. Sie können also allein im Grundgesetz diese Logik, Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung ablesen. Nachdem die ganzen Staatsorgane mal geklärt worden sind, geht man zu den Funktionen und in dem Bild regelt das die Gesetzgebung. Danach den beiden Abschnitte, Römisch 8 und Römisch 8a, die Verwaltung. Und dann kommt in Römisch 9 die Rechtsprechung. Natürlich nach Finanzvermessen sollte keine richtige Weise auch oben mit eingeordnet werden können, auch eine Verteidigung mit oben mit eingeordnet werden können, war aber dem Verfassungsgeber so speziell, dass er diese Bereiche extra nominiert hat. Aber Sie können hier an der Übersicht ablesen, der Verfassungsgeber selber hat diese Gewaltenteilung. Und zwar eigentlich ohne wechselseitige Übergriffe. Deswegen haben wir häufig das Problem, hatte ich Ihnen schon gesagt, verfassungswidrig darf ein Gesetz und ein Gericht erst dann erklärt werden, was muss das Verfassungsgericht erst erklärt werden, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, das Gesetz zu halten. Soll der Übergriff ein Gericht erklärt, ein Gesetz und Verfassungsgericht, der Übergriff von der Judikative in die Legislative, wirklich auf einen extremen Ausnahmefall beschränkt werden. Wenn Sie auch in Praxis und Recht haben, das ist es wohl auch nicht als selbe, wo ein Gesetz für Verfassungsgerichtsheit erfüllen muss. Gesetzmäßigkeit und Verwaltung. Artikel 20 Absatz 2, Bindung an Gesetz und Recht. Wird unterschieden, einerseits im Vorrang des Gesetzes. Also wenn Gesetze vorhanden sind, dann gehen diese vor. Bevor ich irgendwas anderes mache, immer das, was im Gesetz erstmal schauen, ob es ein Gesetz gibt, das etwas regelt. Wenn es ein Gesetz gibt, das etwas regelt, dann geht das. Und der zweite Punkt, Vorbehalt des Gesetzes, meint, in wichtigen Angelegenheiten muss der Gesetzgeber regeln. Wenn es also ganz wichtige Angelegenheiten betrifft, wie das Staatswesen betrifft, oder auch Grundrechtseingriffe, dann geht ohne Gesetz nicht. Die Verwaltung darf sonst in vielen Bereichen auf eigene Vollkommenheit tätig werden. Wenn sie eine bestimmte Aufgabe hat, darf sie auch die Aufgabe wahrnehmen. Hat sie eine gesetzliche Regelung, ist die Verwaltung an die Aufgabenwahrnehmung nur nach Maßgaben des Gesetzes gebunden. Hat sie aber die ganz wichtigen grundsätzlichen Angelegenheiten, Grundrechtsangelegenheiten, kein Gesetz, darf sie nicht tätig werden. Das heißt, diese Vorschrift hier, oder diese Dogmatik, dieses Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes sagt, die Verwaltung in jeder Angelegenheit sich selbst verwalten, organisieren, sich selbst beschäftigen darf aber dort nicht tätig werden und braucht ein Gesetz, das das genau regelt, wo es um ganz wichtige, wesentliche Angelegenheiten geht, nämlich wesentliche Angelegenheiten des Staatswesens oder dort, wo es um Grundrechte, und zwar wesentliche Angelegenheiten der Grundrechtsquellen geht. Überall dort, wo die Verwaltung also mit ihrer Rechte eingreifen würde, darf sie nicht mehr aus eigener Anwesenheit vorhanden sein, aus eigenem Gutdünken, sondern dann ist sie daran gebunden und darf erst tätig werden, wenn sie auch ein Gesetz hat und dann auch nur nach Maßgabe des Gesetzes. Das heißt, die wichtigen Fragen des Gemeingesetzes sollen auf diese Weise dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben. Und deswegen gehen eben viele Maßnahmen, die die Verwaltung sich so einfach bedenkt, die häufig bald stattfinden, gerade im Strafrecht, könnt ihr das vorstellen, irgendwelche Ermittlungen, es gibt noch keine Vorschriften zur Abhörung von Räumen oder zur Überwachung von Telekommunikationsverkehr. Da hat natürlich, nachdem die technischen Mittel vorhanden waren, mancher Polizeibeamte, manche Polizeibehörde angefangen, einfach mal Mutter drauf los zu überwachen. Geht nicht, ist verboten. Wenn es was Wesentliches ist, was den Bürger betrifft in seiner Rechtssphäre, grundrechtswesentlich, dann, auch wenn du die Mittel und Möglichkeiten hättest, nur wenn es ein Gesetz regelt. Und da hat dann der Gesetzgeber irgendwann angefangen, solche Gesetze zu machen, hat immer wieder Überwachungsvorschriften geschaffen, zur Telefonüberwachung, zur Vorratsdatenspeicherung, und wenn Sie so ein bisschen die Politik verfolgt haben, haben Sie festgestellt, der Gesetzgeber hat da meistens handwerklich nicht so besonders sauber gearbeitet. Da gab es Verfassungsbeschwerden früher, aber auch Leute, die sich aus anderen Gründen dagegen wehren können, Moralstreitverfahren, die dann so ein Gesetz vor das Verfassungsgericht gebracht haben. Mit der Folge, dass das Verfassungsgericht manchmal Vorschriften aus der Strafprozessordnung oder aus Polizeigesetzen der Länder aufgehoben hat. Mit der Folge, dass die Polizei zwar die technischen Mittel nachhätte, aber nicht nach. Weil das Gesetz zu den Zeiten aufgehoben wurde. Sie hat zwar die ganzen Geräte dastehen, könnte, darf aber nicht. Das heißt, Vorbehalt des Gesetzes. Das soll Sie als Bürger schützen, dass eine Verwaltung sich immer mehr Kompetenzen selbst heranzieht. Das soll sie tun, wenn zum einen der innere Angelegenheit da kann sie sich selbst beschäftigen. Aber sobald es um grundsätzliche Fragen des Staatswesens oder ihrer Rechte geht, hat die Verwaltung zu warten, bis der Gesetzgeber, und zwar auch in einem öffentlich geführten politischen Diskurs, so etwas regelt. Denn das, was in den Gesetzen passiert, oder was bei dem Gesetzgeber passiert, im Bundestag, im Bundesrat, das kriegen Sie mit. Da sind Journalisten dabei, da sitzen Leute auf der Tribüne. Da gibt es andere politische Parteien, die Opposition, die das deutlich macht und sagt, passt mal auf, die Merkel, die will euch jetzt ins Portemonnaie greifen. Oder die will euch jetzt irgendwo ausspionieren oder Handys überwachen. Dort kriegt man das mit. Wenn das die Verwaltung aber selber tut, was wissen Sie denn, was die Polizei in Brasilien hier in Leipzig tut? Was wissen Sie denn, was der sächsische Verfassungsschutz hier irgendwo tut? Das wissen Sie nicht. Und deswegen ist das Prinzip so wichtig, weil es sicherstellt, dass eine öffentliche Kontrolle der Gesetzgebung stattfindet. Die Bürger wissen dann, was geregelt wurde. Über solche Dinge wurde öffentlich verhandelt. Das passiert nicht mehr im Verborgenen. Da wissen alle, okay, der Staat muss Terrorismus bekämpfen, das ist okay. Deswegen darf er auch bestimmte Rechte wahrnehmen. Aber das wissen sie dann. Und wenn sie es anders wollen, müssen sie dann zur Partei gehen oder sich aufregen oder Petitionen schreiben oder demonstrieren gehen. Aber Sie haben es als Bürger in der Hand, auf diesen politischen Willensbildungsprozessen, auf das, was Sie betrifft, Einfluss zu nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Verwaltung nicht einfach, wenn es geht, selber mal organisiert, immer geheimer, noch geheimer, am geheimsten. Und irgendwann passieren Dinge, die man nicht mehr in der Hand hat. Genau das darf nicht sein. So ist das Staatswesen in Deutschland nicht aufgebaut. Kein Geheimnis und kein alles, keine allumfassende Gewalt der Verwaltung, sondern Vorrang des Gesetzgebers. Das müssen Sie einfordern. Und das können Sie auch einfordern. Und deswegen ist es auch so wichtig, sowohl bei den Parteien, Opposition. Dadurch, dass wir solche politischen Blöcke und Oppositionen haben, mit Parteien, die auch eine gewisse Verwaltungsstruktur haben, die gewisse Mitarbeiter haben, Bundestagsabgeordnete, das werden Sie schon mal mitbekommen haben, sitzen ja nicht alleine da, sondern wir haben Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter, Leute, die einen Hochschulabschluss haben, mindestens drei, die für den Abgeordneten selber die ganze Zuarbeit machen, die Gesetze lesen, die Probleme rausfinden, sich um die Rechtsprechung kümmern und die ganze Zuarbeit auch bereiten. Nur so kann Gesetzgebung funktionieren. Kein Bundestagsabgeordneter könnte das ja sofort verbriefen, wenn er nicht Jurist und Öffentlichrechtler wäre. Aber er hat Mitarbeiter in den Fraktionen, in den Parteien und auch selber in den rechtlichen Mitarbeiter, die in diese Vorbereitung gemacht haben. Die ganz wichtige Hinweise, dass wir gewährleisten, die richtigen, wichtigen Stellen markieren und vor allem diese Kontrolle sicherstellen. Deswegen sind die Parteien verhältnismäßig wichtig nach dem Grundgesetz geschützt, weil dadurch nämlich überhaupt noch Gesetzgebung funktioniert. Der einzelne Abgeordnete, ja, den sie nicht in reinwählen, ohne Backup, hat ja keine Chance, sinnvolle Gesetze zu blicken. Er wird gar nicht kapieren. Sie müssen hier schwierige Gesetzestexte lernen und in Klausur schreiben. Aber das hat der gewählte Bürger zweifelnd, der im Bundestag reingewählt wird. Das kann ja nur, wenn er so eine Infrastruktur hat. Als jetzt die FDP rausgewählt wurde, haben Sie es vielleicht im Fernsehen gesehen, wie viele Leute haben sich da arbeitslos gemeldet? Allein die bei der FDP-Bundestagsfraktion beschäftigt waren. 500, das war eine Massenentlassung. Da hat das Arbeitsamt im Reichstag, also im Gebäude des Deutschen Bundestags, Arbeitsamtsstellen einrichten müssen, weil mit dem Ausschluss und Rausflug der FDP natürlich pro Abgeordneten mindestens drei Mitarbeiter, drei wissenschaftliche Mitarbeiter arbeitslos wurden, plus eine Sekretärin, plus im Wohnort noch eine Sekretärin, plus Fraktionssekretärin, Fraktionsübersetzer, alles Mögliche. Das sind fünf, bei der kleinen Fraktion, so eine Mini-Fraktion, mit ein paar Kakelern. Aber 500 Leute arbeiten da im Hintergrund. So ein ganzer Raum hier voll, wenn er voll wäre. Die nichts anderes machen, als zuarbeiten für die drei Hanseln, die da im Bundestag drin sitzen. Da merken Sie, nur über diese Parteiendemokratie funktioniert unser Gemeinwesen. Nur weil wir die auch finanzieren. Weil der Bundestag nämlich entsprechende Entschädigungen zahlt oder der Staat an diese Parteien, damit die diese Arbeit machen können. Ansonsten funktioniert das nicht. Deswegen sind Parteien in dem Regierungssystem, was wir hier haben, so wichtig. Ohne diesen Background können vernünftige politische Entscheidungen nicht getroffen werden. Und Sie als Bürger kriegen das aber eben mit, weil durch die Opposition solcher Mist an den Tag gekommen wird. Es versucht übrigens die Regierung und die Regierungsfraktion immer wieder, Gesetze reinzuschmuggeln und sie zu verarschen mit den Bürgern. Die Gesetze heißen Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und anderer Gesetze. Da müssen Sie den Hellhörig werden. Das und andere Gesetze betrifft dann plötzlich. Das ist ganz, ganz anders. Was ist Sozialrecht? Und da werden sozusagen in einem Gesetz hintenrum, ganz am Ende, mit dem Gesetz, wo übrigens auch noch das Polizeigesetz geändert wurde. Das kriegen manche Abgeordnete nicht mit. Das kriegen aber glücklicherweise Leute mit, die eben für die Abgeordneten die Arbeit machen. Die diesen Mist kleinen Wesen und plötzlich feststellen, na Mensch, in der ursprünglichen Vorlage war doch das Ding noch gar nicht drin. Also manchmal merkt man das jetzt ja wirklich nicht. Da kommt halt noch jemand raus, schüttet irgendwas rein, in der Staatsverfassung wird beschlossen. Das ist in meiner letzten Fassung noch nicht drin gewesen, die ich noch gelesen habe. Also das ist ganz wichtig, diese demokratische Kontrolle. Sie haben eine Frage. Genau. Er hat das Beispiel gebracht, dass manchmal der Gesetzgeber auch aus Anlass von wichtigen Ereignissen, zum Beispiel Fußball-WM, Dinge verabschiedet, um die mal durchzubringen, die sonst einen politischen Abschneiden erzeugen. Deswegen, Sie als mündiger Bürger sollten sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Deswegen lesen Sie ja Zeitungen und schauen sich die Tagesschau oder Peter Klöppel oder irgendwas anderes an, um einfach herauszufinden, was hier stattfindet. Und ich kann Sie nur ermutigen, lassen Sie sich als Bürger nicht verarschen. Nehmen Sie Ihre Rechte wahr, gehen Sie zur Wahl, Schauen Sie sich auch an, wen Sie wählen. Sie können mitentscheiden. Und Sie können auch gerne demonstrieren gehen. Gehen Sie doch mal demonstrieren. Es ist durchaus, man kommt doch zu dem Grundrecht, durchaus legitim. Sie sollten eine rechte Wahl. Sie müssen als Menschen, die Wirtschaft und Wirtschaft im Sachverstand erworben haben, auch staatsbürgerschaftlich auf der Höhe der Zeit sein. Nach die Unternehmen schauen sich die Leute an, die nicht nur so schauen, sondern die auch ein bisschen über den Tellerrand blicken können, die am politischen Geschehen teilnehmen, das auch beobachten, die dann eine Meinung bilden. Ich will es aber jetzt weiter mit dem Vorbehalt des Gesetzes klären, Bestimmtheit des Gesetzes und vor allen Dingen auch die Bestimmtheit der Einzelentscheidung. Nicht nur bei Gesetzen, sondern auch bei Verwaltungsakten muss eine Regelung oder eine Entscheidung hinreichend bestimmt sein. Starten Sie bitte mal den Paragraph 37 VWVFG, Verwaltungsverfahrensgesetz. Das ist verhältnismäßig weit hinten in Ihrer Gesetzessammlung auf. Ich lese Sie mal vor. Ein Verwaltungsakt, wissen Sie schon, ein Bescheid, muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Dort hat man das, was im ersten Rechtsstaatsprinzip in der Verfassung gar nicht so ausdrücklich drinsteht, was der Gesetzgeber beweist, in das Gesetz reingeschrieben. Die Verfassung setzt das voraus. Gesetze und auch jede bürgerliche Entscheidung muss hinreichend bestimmt sein. Das heißt, der betroffene Bürger muss anhand seiner Genehmigung, seines Baufeldbescheides, seines Steuerbescheides, seiner Baugenehmigung, seiner Untersagung irgendeiner Maßnahme genau wissen, was er darf. Es darf kein Spielraum bestehen, dass hinterher der Beamte sagt, das haben wir doch anders gedacht. Ich meine das aber sowieso. Sie müssen sich auf geltendes Recht einstellen dürfen und können. Sie müssen also aus dem Gesetz wissen, was geht. Deswegen, Sie dürfen ein Gesetz auslegen, es darf aber nicht so unbestimmt sein, dass sich so viele Auslegungsmethoden aus den Ergebnissen ergeben, dass Sie gar nicht mehr Bescheid sagen. Das ist ja hier reines Losen. Und wenn die Behörde von Ihnen was will, dann muss auch klar sein, wann, wo, genau bestimmt, soll denn was durchgeführt werden. Wenn Sie zum Beispiel verpflichtet werden, irgendwo ein Gebäude abzuweisen, dann dürfen Sie nicht nur draufschreiben, Sie sind aber verpflichtet, das Fachwerkhaus abzuweisen. Aber welches denn? Auf welchem Grundstück? Und wenn da zwei Gebäude sind, welches denn? Das im Norden der Grundstücksgrenze stehen oder das andere? Dann muss da gleich ein Plan herbeigefügt werden, der das kenntlich macht und ein Foto, damit Sie wissen, das wird jetzt von Ihnen verlangt. Hinreichende Bestimmtheit, merken Sie sich das? Ganz viele behördliche Entscheidungen, wirklich ganz viele behördliche Entscheidungen, kippen an dieser Bestimmtheit. Also beim Verwaltungsgericht ist die Bestimmtheit, auch an Abgaben zu weisen. Ja, für was denn für das Abgabehoben? Für dieses Jahr oder für letztes Jahr? Bei Kommunalabgaben zum Beispiel. Abwassergebühren. Ja, für welche Monate sind das jetzt eigentlich? Was sind da gemeint? Wenn dort Zweifel sich ergeben, ich habe für viele Satzungen gekippt als Anwalt vor den Gerichten, weil sie nicht hinreichend bestimmt waren, weil nicht klar war, welcher Wohnungsbegriff gilt denn jetzt hier eigentlich für die Zweitwohnungssteuer. Oder welcher Wohnungsbegriff gilt denn hier, wenn es darum geht, nach Wohnungseinheiten zum Beispiel Grundgebühren zu erheben? Ganz großes Problem. Deswegen hinreichende Bestimmtheit von Gesetzen, Satzungen, Normen, Einzelentscheidungen. Alles, was vom Staat kommt, muss so klar und eindeutig sein, dass Sie es zumindest mit Hilfe Ihrer Auslegungsmethoden klar verstehen. Die nicht geregelt, müssen Sie sich merken, das ist die Besonderheit, ist, also § 37 Verwaltungsverfahrensgesetz, VWVFG. Für die Verwaltungsakte ist es geregelt in § 37 VWVFG. Aber die Verfassung selber setzt das voraus. Insofern ist es schade, unsere Verfassungsgeber, die Leute, die im Deutschen, neben dem Beispiel in der Rat gesessen haben. Die haben das vorausgesetzt. Die haben das nicht nach Möglichkeit reinzuschreiben. Ich hätte mir das gewünscht, dass es einschreiben, weil später hat der Gesetzgeber so häufig Gesetze unklar gemacht oder nicht mehr verständlich. In der Steuergesetzgebung sagen viele, sind nur werfen viele Gesetze deswegen aufgehoben, weil man gar nicht mehr versteht, was die wollen. Was will das eigentlich von mir? Das kann man sich selbst als Jurist nicht mehr erschließen, was jetzt der Gesetzgeber gemeint hat. Das ist ganz schlecht gemachtes Recht. Leider tun nur die Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten häufig nicht so richtig auf die Hürden. Das hätten sie sagen müssen, zurück als Finanzminister, macht uns eine Vorlage, die wir erstmal verstehen. Und bevor du uns keine Vorlage bringst, die wir verstehen, geben wir auch nicht die Hand. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Aus dem Rechtsstaatsprinzip kommt auch die Verpflichtung, alle Maßnahmen, die hier irgendwo stattfinden, die müssen immer, naja, angemessen sein. Die dürfen nie überzogen sein. Es gibt eine Pflicht, überzogene Maßnahmen zu unterlassen. Es muss das einfach verhältnismäßig. Jede Maßnahme muss verhältnismäßig sein. Es darf nur die Maßnahme vom Staat gewählt werden, die so geringstmöglich in die Freiheitsrechte des Bürgers eingreift. Wenn es also eine Auswahl aus mehreren möglichen Maßnahmen gibt, ist die zu wählen, die am wenigsten mit Eingriffen verbunden ist, die am verträglichsten für Sie ist. Ich komme noch dazu, wir haben gleich noch eine Folie, das müssen Sie auch ein bisschen lernen. Vertrauensschutz, Rückwirkungsverbote. Aus dem Rechtsstaatsprinzip kommt auch die Verpflichtung, das Gesetz vorher in Kraft sein muss, bevor es gelten soll. Rückwirkung ist also im Regelfall verboten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt die Ausnahmen, also im Strafrecht gibt es gar keine Ausnahmen. Im Strafrecht steht es auch ausdrücklich in der Verfassung drin. Und zwar, wenn Sie mal den Artikel 101 ausschlagen des Grundgesetzes, da finden Sie es für das Strafrecht. Nee, Quatsch. 103 Absatz 2. Artikel 103 Absatz 2. Für das Strafrecht finden Sie es ausdrücklich im Grundgesetz. Aber nur für das Strafrecht. Wenn der Gesetzgeber hat, weil er Erfahrungen hatte 1948 mit den Nazis, das für das Strafrecht nochmal extra hervorgehoben. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor eine Tat begangen wurde. Ich kann nicht sagen, ach, du hast was Böses gemacht, mach ich heute ein Gesetz, damit ich jetzt noch bestrafen kann. Sondern es muss vorher eine Strafnorm geben, dass sich jeder Bürger, auch der Straftäter und der Kriminelle, vorher überlegen kann, gehe ich jetzt das Risiko ein oder gehe ich das Risiko nicht ein. Begehe ich jetzt die Tat oder begehe ich die Tat nicht. Und dieser Grundsatz, der leider nur für das Strafrecht ins Grundgesetz ausdrücklich reingegeben wurde, gilt aber überall. Für alle belastenden Maßnahmen, auch in Abgabenanliegen. Und nur eine Ausnahme gibt es. Dann nämlich, wenn eigentlich ursprünglich schon etwas geregelt war, Sie dadurch eigentlich kein Vertrauen in eine andere Rechtslage haben, aus irgendwelchen formellen Gründen, zum Beispiel die Abgabensatzung, nicht wirksam geworden ist, dann darf der Gesetzgeber oder darf der Satzungsgeber ausnahmsweise rückanknüpfen. Aber nur dann. Ansonsten gibt es dieses Rückwirkungsvermögen. Das Vertrauen in eine bestehende Rechtslage wird geschützt. Haben Sie etwas mit Vertrauen, dann soll es geschützt sein. Deswegen darf auch eine Behörde nicht ohne weiteres eine Maßnahme, einen Bescheid, der zu Ihren Gunsten ist, wieder aufheben. Aber eine rechtliche Frage. Schlagen Sie bitte mal den Paragraphen 48 VBVE auf. Selbe Vorschrift über dasselbe Gesetz, das wir gerade hatten, VBVE, Paragraph 48. Da kapieren Sie dieses Wechselspiel zwischen Verfassung und einfachem, ganz normalen Gesetz. Weil in der Verfassung Verfahrensschutz drinsteht, musste der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens genauso sorgfältig vorgehen und will sich Vorschriften schaffen, die es verbieten, einfach so nachträglich was zu ändern. Nun, Machen wir mal mit dem, wir fangen mal mit den Neutrophilen, das ist noch besser. Wenn ein rechtmäßiger, nicht gewinnender. Und gerade geschützt wird. Also, ich meine, gesprochen haben Sie den Moment, ich finde es gleich. Paragraph 8 wird ja für 2, das ist ein guter. Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder eine teilbare Sachleistung gewährt hat und hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Rücknahme schutzwürdig ist. Übersetzt heißt das folgendes: Sie haben einen BAföG-Bescheid bekommen. Der eine, das wäre nämlich genau ein Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung enthält. Laufende Geldleistung, jeden Monat bekommen Sie BAföG. Die Behörde hat sich aber verrechnet. Statt 150 Euro zahlt die Ihnen 300 Euro aus, weil die ihre richtigen und zutreffenden Angaben über die Einkünfte ihrer Eltern nicht richtig gelesen haben. Die haben einen Fehler gemacht. Objektiv steht Ihnen nur 150 zu. Alles, was darüber hinausgeht, ist rechtswidrig. Also hätten wir einen rechtswidrigen BAföG-Bescheid. Und jetzt kommt es aber. Darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte, also Sie, auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut haben und das Vertrauen auch schutzwürdig ist. Jetzt kommt es, das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte die gewährten Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Aha, Sie haben also die 300 Euro BAföG nicht auf die Kante gelegt, sondern Sie haben dafür super wichtige öffentlich-rechtliche Literatur gekauft. Oder Sie haben dafür eben mal sich einen Theaterbesuch gegönnt. Oder Sie haben das Ding gekauft. Dann ist es weg. Und das ist genau der Fall. Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig. So kann es ein Gesetzgeber ausdrücken, so schön geschwollen, wenn Sie es vertraut haben. Auf Deutsch, kann nicht zurückgenommen werden, wenn es versoffen wurde. Wenn es noch da ist, ist Ihr Vertrauen in der Regel vielleicht nicht mehr schutzwürdig. Ganz klar, die Regel. Es ist rechtswidrig, Sie können sich verwechseln, aber Sie dürfen das behalten. Jetzt kommt die Ausnahme wiederum davon, wenn Sie das natürlich von falscher Angabe erwirkt hätten. Sonst habe ich Ihnen bei was gewählt. Sie hätten bewusst nicht angegeben, dass Sie ein riesiges Bankkonto haben, dass Ihre Eltern Millionen Einkünfte jeden Tag. Ja, aber es geht darum, dass du das an verschiedenen Zeiten machst, weil man dann die Behörde beschissen haben. Ja. Aber wenn auch Sie rechtmäßig anträgen, beim BAföG ist das ganz häufig, bei Subventionen ist das ganz häufig, ganz viele Vorschriften müssen von der Staat Geld zahlen. Dann haben Sie Vertrauensschutz. Und das ist deswegen hier in dem Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt, weil es die Verfassung verlangt. Nicht weil die Behörde so großzügig ist, sondern sie musste es so regeln, weil das Grundgesetz ist. Und zwar gar nicht ausdrücklich, sondern nur weil es das Rechtsstaatsprinzip Gesetz fordert. Ich glaube, wir lassen das so der Bock. Das ist nicht das, was wir haben. Das ist nicht das, was wir Also, das ist jetzt nicht höher. Normalerweise ist der Vertrauensschutz immer nur für den konkreten Zeitraum. Also die kriegen ja BAföG immer nur für das Semester. Deswegen sind sie neuen Bescheid. Insofern hätten sie jetzt nur Vertrauensschutz für diesen Zeitraum. Also die Rücknahme ist sagen und hier geht es um die Rücknahme. Also Rückabzahlung ist aber gar nicht geregelt. Rücknahme bedeutet, der Bescheid ist erstmal weg. Wenn er nicht rückgenommen werden darf, gilt dieser Bescheid bis zum Ende der Bewilligungsperiode. Das heißt, wenn Sie jetzt das Glück haben, vielleicht das ganze Jahr die Barfix-Freiheit zu bekommen, dann hätten Sie Glück das ganze Jahr. Aber das ist nicht der Fall, weil es semesterweise der Barfix-Bewilligung vorgenommen. Und deswegen haben Sie bloß nur diesen Zeitraum. Aber Rücknahme heißt, der Bescheid hat als Rechtsgrundlage dafür, dass meine Zahlung in diesen Anrechnung einhält. Wenn das dann zurückgenommen wurde, wer, dann kann man sich überlegen, ob Rückdinge unterdrückt wurden. Aber hier geht es nur um die Aufhebung. Solange der Bewilligungsbescheid sagt, wir verpflichten uns hier wollen nicht, die Zahlung zu leisten, solange ist die Verpflichtung verwendet, bis der eben automatisch die Zeitangabe endet. Also insofern, wenn Sie jetzt mal anschauen, es gibt solche Fälle, der BAföG hatte nicht ganz so gut, aber Sie würden eine Subvention bekommen durch einen Zuschuss zum Beispiel der Landwirtschaft. Sie wissen, Sie kriegen eine Betriebsprämie als Antwort von jährlich 100.000 Euro auf so eine bestimmte Flächengröße. Dann passiert tatsächlich, dass der Bauer, der Landwirt, sich ein Gerät anschafft oder einen Stall baut. Und dann ist es schon Mist, wenn sich die Behörde getäuscht hat. Und das ist der Fall. Geht nicht. Ja, also diese Disposition, die er getroffen hat, kann man zeigen, hier, ich zahle meinen Takt selber ab, weil ich von euch eine AK-Umweltmaßnahme über die nächsten 5 Jahre bewilligt bekommen habe und es wirklich in lange Zeiträume drin. Zum Beispiel hier irgendwo im Leipziger Südfahren eine alte Tagebaufläche mit Rindern zu bestellen und dadurch eine Savanne zu erzeugen. Früher war da nur Dreck, jetzt wird dort Grasland. Und da ist zum Beispiel eine ökologische Rinderhaltung eine sinnvolle Maßnahme und dort eine natürliche Agrarstufe. Die Fälle gibt es hier. Und wenn der jetzt plötzlich seine Bewilligung, seine AK-Umweltmaßnahme widerrufen bekommt, gleich das Jahr, und er hat jetzt Disposition getroffen, Rinder gekauft, Stall gebaut, Bäcker gekauft, für die nächsten 4 Jahre, und der Nein geben, das geht nicht. Deswegen schützt ihn jetzt Vorschrift. Ja. Das sollten Sie einfach mal an diesem Beispiel. Agrarumweltmaßnahmen, das ist öffentliches Wirtschaftsrecht. Da geht es um Agrarunternehmen. Das ist nicht mehr der kleine Bauer. Deutschland gibt es da große Agrarunternehmen, die, und wenn Sie mal in die Internetdatenbank der Europäischen Union reinschauen, dann sehen Sie, was an Umweltmaßnahmen bezahlt wird. Es gibt hier viele in der Umgebung große Agrarbetriebe, die kriegen im Jahr zwischen 1 Million und 3 Millionen Subventionen. Dafür, dass die Viehzucht Ackerbau betreiben. Da geht es also wirklich um Geld, das ist Ihr Bereich. Und die Leute, die das managen, das sind Wirtschaftswissenschaftler. Das sind nicht nur der Bauer, der mal irgendwo landwirtschaftliche Ausbildung gemacht hat. Da geht es um richtige Agrarstrukturen, Wirtschaftsbereich. Viele haben davon Landwirtschaft studiert oder sind Agrarökonomen, aber es sind Bereiche der Wirtschaftswissenschaften. Deswegen im Agrarbereich. Sollten Sie nicht unterschätzen, ist ein unheimlicher Wirtschaftszweig, der aber ganz stark öffentlich reguliert ist und auch in öffentlichen Subventionen abhängt. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, das ist demnächst lesen. Alles europäisch vorgeprägt, gab gemeinsam eine Agrarpolitik, wir werden noch kommen im Europarecht dazu, ist fast alles Europa eigentlich vorgeprägt. Und da ist zurzeit viel Musik drin, weil die letzten europäischen Agrarsubventionen der letzten 10 Jahre sind jetzt gerade 2013 ausgelaufen. Ab 2014 gilt ein europaweit ein ganz neues Agrarförderrecht. Die Agrarminister der Europäischen Union, der Mitgliedsländer, streiten zurzeit, wie das mit den Milliarden aus Brüssel verteilt werden soll. Deswegen werden Sie jetzt in der nächsten Zeit ganz häufig Proteste der Bauern erleben. Auseinandersetzungen berichten darüber, wie Agrarmaßnahmen bei den Betriebsprämien, Milchquoten werden abgeschafft, wie die verteilt werden. Da sehen Sie, welche starke Rolle Fördermittelrecht hat für die wirtschaftliche Begegnung. Soviel aber nur zu dem Programmschutz. Rechtsschutz, effektiver Rechtsschutz, das ist schon ein Bereich, der glücklicherweise besser geregelt ist. Schlagen Sie Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes haben, Sie können sich gegen Maßnahmen der staatlichen Gewalt zu Wehr setzen. Also derjenige, der sich letztlich hinkommt, den lesen wir mal vor. 19 Absatz 4 des Grundgesetzes, wir kommen nochmal extra dazu. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt? In seinen Rechten! So steht ihm der Rechtsweg offen. Super. Ist jemand durch die öffentliche Gewalt, staatliche, bürgerliche Gewalt, in seinen Rechten verletzt, haben Sie Anspruch auf mindestens eine gerichtliche Instanz, und zwar eine unabhängige Instanz, also ein unabhängiges Gericht, das vom Staat sobald wie möglich unabhängig und objektiv entscheiden soll. In allen Maßnahmen kann keine Maßnahme geben, wo es nicht mindestens eine Gerichtsinstanz gibt. Das heißt, jeder Scheiß, der Sie in eigenen Rechten verletzen könnte, der uns sehen, nicht nur verletzt, sondern verletzen könnte, können Sie gerichtlich überprüfen. Das bedeutet auch Rechtsstaat. Und zwar auch effektiver Rechtsschutz. Es muss irgendwie auch schnell gehen. Sie können nicht jahrelang warten, bis irgendwann mal entschieden wird, sondern es muss noch so rechtzeitig, dass Sie da daran Ihre Disposition ausrichten können. Erfolgen. Dieser 19.4 betrifft allerdings hier nur Maßnahmen des Staates gegen sich selbst. Deswegen wird aus dem allgemeinen Rechtsstaatsprinzip abgeleitet, dass neben diesem extra geregelten Fall natürlich auch der Staat überhaupt Gerichte vorhalten muss. Dort wird nämlich, wenn Sie weiterlesen, soweit man die Zuständigkeit nicht begründet, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Das heißt, der Verfassungsgeber setzt die Existenz von Gerichten und ordentlichen Gerichten, sind Zivil- und Strafgerichte, voraus. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, es muss Gerichte geben, die auch Streitigkeiten zwischen den Bürgern klären. Es gibt eine rechtliche Friedungsfunktion. Der Staat darf sich nicht hinstellen und sagen, soll sich die Bürger den Kopf einschlagen, so, und da soll sich nur gegen meine Maßnahmen wehren. Nein, der Staat hat ein Rechtsschutzsystem vorzuhalten, das immer und bei allen möglichen Dingen gilt. So viel mal erstmal zum Rechtsstaatsprinzip. Kommen wir zu einer Sache, die Sie auswendig lernen müssen. Und das ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das müssen Sie, also Sie werden es nicht auswendig mehr lernen müssen, weil das Wissen ist falsch, aber Sie müssen es verinnerlichen. Das sind die wirklichen Aufgaben. Jeder Jurist, jeder Verwaltungsbeamte und vor allem jeder Richter hat das Schema so sehr verinnerlicht, dass er das gar nicht mehr lernen muss. Bei jeder Entscheidung wird immer unwillkürlich geprüft. Geht das überhaupt? Sie beginnen auf der ersten Stufe und sagen, das Gesetz und die staatlichen Maßnahmen hat die überhaupt einen legitimen Zweck. Wenn Sie also von irgendeiner staatlichen Maßnahme betroffen sind, hat die irgendwie überhaupt einen legitimen Zweck. So werden zum Beispiel irgendwie Impfgebunden ausgerufen, Rindertiere oder für junge Frauen, in Kindertagesstätten. Dann muss es einen legitimen Zweck geben. Der legitime Zweck kann die Volksgesundheit zum Beispiel sein. Also, den propagiert manchmal das Bundesverfassungsgericht. Zum Beispiel, Personal, das eben selbst in der Gefahr besteht, Erreger Meinung zu geben, muss sich in besonderer Weise schützen. Da kann zum Beispiel durch eine gesetzliche Pflicht auch eingeführt werden, dass sich Leute im Krankenhaus, in den Tagesstätten impfen lassen. Damit sie selbst nicht erkranken und auch nicht zu weiteren Träger von bestimmten gefährlichen Erkrankungen wäre also ein legitimer Zweck. Er muss aber auch geeignet sein. Ich darf nie etwas anordnen als Staat, was überhaupt ungeeignet wäre. Wenn ich also den Zweck habe, dann muss ich etwas nehmen, was genau auf diesen Zweck zu fördern hilft. Und das muss auch nicht nur irgendwo so vage sein und könnte helfen, sondern es muss ein Mittel sein, das wo wissenschaftlich feststeht. Wenn ich also eine Maßnahme ausbringe und sage, wir wollen irgendetwas tun gegen gegen Sturmschäden. Weißt du nicht, wäre aber vielleicht nicht eine richtige Maßnahme, jetzt zu sagen, wir fangen mit Tischrücken an, mit Tarotkarten lesen, mit Horoskop, verpflichtendem Horoskop lesen. Oder Wünschelruten geht. Ah, Wünschelruten, das ist mir ganz gut klar. Sie werden aber nicht mehr Wünschelrutengänger sind. Und wie häufig sie dann Wünschelrutengänger? Also Leute kommen und sagen, irgendwie, ich muss mir helfen, ich werde meiner Gesundheit beeinträchtigt, der Staat soll mir irgendein Wasser einfangen. Ich kann den Herzen nicht mehr schlafen, ich habe es aber ausgewünscht. Das ist immer schwierig, ja. Also wissenschaftliche Erkenntnisse sein, wissenschaftliche Erkenntnisse sind diesen Zweck als, also die Maßnahmen müssen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet sein, tatsächlich den Zweck zu verfolgen. Ich fange mal bei meiner Schweinereisanlage an. Es wäre zum Beispiel ein Bauern, der irgendwie ein Problem für seine Umwelt, seine Nachbarschaft bedeutet, weil es da unheimlich stinkt, schon mal eine Hilfe und ein geeignetes Mittel. Wenn ich sage, als Biologe, mach mal eine Abgasreinigungsanlage auf deinen Stein. Sauge die dort anfallende Luft ein, schick die neuen Bilder durch und dann blase die erst ab. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das nämlich eine Maßnahme, wo es auch geeignet sein kann, Gestank durch den Gestank verursachenden Bioaerosole oder Ammoniakbestandteile herauszufinden. Also ist das, man will ja dran und sagen, uns gar nicht, stinkt trotzdem hier wie Kuh, ist immer Platte. Doch, es ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht herausgefunden, dass es zumindest deutlich minimiert. Also die nächste Wirkungsstufe, dritte, die Maßnahme, das Gesetz und das, was die Bewohner von Ihnen will, durchgesetzt, Sanktion, Rechtsverordnung oder Verwaltungsakt, muss auch erforderlich sein. Erforderlich bedeutet, es darf kein, deswegen hinten ist wichtig, kein milderes Mittel geben. Eine Maßnahme ist nur dann erforderlich, wenn es keine gleichgeeignete Maßnahme gibt, die weniger in ihre Rechte eingreift. Ich darf also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern ich muss immer bei, als Gehörne verschiedene Möglichkeiten prüfen und muss die Möglichkeit antworten, die den Zweck verfolgt, aber den Bürger am geringsten, mit den wenigsten Kosten, mit dem wenigsten Aufwand trifft. Also zum Beispiel, Sie haben eine Versammlung, Sie nehmen wieder mal teil und studieren, protestieren gegen Studiengebühren oder gegen schlechtes Mensaessen. Blödsinnigerweise gibt es ein paar besoffene Studenten, die der ganzen Versammlung einen aufrührerischen Gestalt geben. Ist im Versammlungsgesetz eine Befugnis jetzt, die Versammlung generell aufzulösen und sie niederzuknüppeln? Mit Wasserwerfer und so weiter. Ist die Frage, ist das wirklich die erforderliche Maßnahme? Oder genügt es nicht, durch Greifdrucks die drei besoffenen aus der Versammlung auszuholen? Deswegen haben sie solche Maßnahmen, solche Greifdrucks, wenn sie bei der Versammlung beobachtet haben, irgendwo vom Fenster, weil sie teilgenommen haben, gegen rechts oder gegen links oder gegen irgendwas, was, dann kommt immer so ein Greifdruck, da gibt es auch ein paar Verrückte, die rumklappen mit Stöcken und mit Steinen, und dann versucht die Polizei, um die Versammlung insgesamt aber zu erhalten, weil Versammlungsgrundrechte etwas Wichtiges. Diese betreffenden Störer zu isolieren und mit Greifdruck rauszuholen. Ist die mildere Maßnahme. Ehe ich allen Grundrechtsträgern die Möglichkeit nehme, eine Versammlung durchzuführen und damit ein demokratisches Recht auszuüben, sollte ich zunächst versuchen, als milderes Mittel die Versammlung zu erhalten, aber das Störpotenzial als milderes Mittel auszulassen, zu isolieren. Was nicht geht, ist, die ganze Versammlung einzukesseln. Weil das schon eine zu starke Einschränkung und ein Abschirmen der Versammlung von der Umwelt ist. Das hat man früher versucht. Früher gab es die sogenannten Kessel. Münchner Kessel, Hamburger Kessel ist immer rechtswidrig, verfassungswidrig gewesen. Dann haben die Sachen veranstaltet, sich dagegen gewehrt und gesagt, Versammlung muss irgendwie auch nach außen kommunizieren, es nützt uns nichts, wenn sie, hier ist eine Versammlung, drei Leute, und drumherum 400 Polizisten oder 1000 Polizisten, kein Schwein zieht uns nach vorne. Oder wir haben auch einen Bezug, es sollen auch Leute zur Versammlung hinzukommen können. Das soll Versammlung, das können wir nicht gleich, wenn es losgeht, sondern manche kommen auch 5 Minuten später. Und die dürfen nicht eingekreist und festgehalten und behindert werden. Deswegen, das wäre zum Beispiel wieder eine nicht erforderliche Maßnahme. Beziehungsweise die Maßnahme, die nicht angemessen wäre. Kommen wir gleich zur nächsten Stufe. Wenn welche Maßnahme geeignet und erforderlich ist, prüft man zum Schluss immer nochmal, aber ist die für den Hintergrund des eingeschränkten Rechts wirklich billig? Das ist eine Billigkeit aus dem Bauherrn zu prüfen. Ist die Maßnahme bei Abwägung aller Interessen wirklich so gut? Und genau das ist häufig. Aber wenn ein Auto ohne Nachdem ja über die Verhandlung zuständig sind für die Ansiedlung eines neuen Sinnbetriebs. Wir werden gekommen, um zu machen, also wir wollen aber hier eine Schwerfüllung haben. Das ist die Frage, ob sie eine Schwerfüllung für 150 Millionen auf das Kraftwerk drauf oder reicht vielleicht eine andere Maßnahme? Da müssen Sie, was ist der Moment? Sie verhältnismäßig. Die Kosten stehen völlig außer Verhältnis. Wir können das automatisieren, das machen wir nicht die Reinigungsleistung. Wir haben eine andere verfügbare Technik, die besser ist und die gleich geeignet ist. Wir würden das mal hier versuchen, wie wir hier irgendwo so eine Filteranlage umfahren. Also, das ist genau unser Ansatz. Sie kriegen Kosten häufig nur dann weg, wenn Sie sagen, es ist nicht verhältnismäßig, was Sie wollen. Ich habe es in meinem Verfahren für den großen Unternehmen. Das möglicherweise irgendwo unter einem Fluss durch, unter einem Deich durch, mit dem Bohrverfahren Schaden gemacht hat. Und da hat die Behörde angeordnet, das alles neu zu vermessen und die schönen Bohren rauszunehmen. Dort liegen aber in dem Rohr Leitungen drin, die kosten Millionen. Und wenn ich jetzt plötzlich sage, guck die mal raus, um mal zu messen, ob da irgendwas schiefgelaufen ist, ob der Deich hier irgendwo getroffen ist und der Fluss irgendwo vielleicht einen Rissrücken haben könnte, gibt es vielleicht andere Maßnahmen. Das ist einer wirtschaftlichen Schaden, der dadurch entsteht, dass ich jetzt sage, diese eingebrachten, diese ganz aufwendigen Spülverfahren verlegt und bohre, soll ich wieder rausholen, das ist unverhältnismäßig. Und genauso haben Sie Verwaltungsgericht gesehen. Habe ich recht gekriegt? Hat das Verwaltungsgericht gesagt, das ist unverhältnismäßig? Sehen wir nicht, dass das so geht. Und da hat dann die Behörde im Termin erklärt, wir gehen jetzt hier mit zum Protokoll, wir nehmen die wasserrechtliche Maßnahmen zum Erfolg. Aber was war ausschlaggebend? Verhältnismäßigkeit. Deswegen mache ich Sie so aufmerksam und versuche Sie so zu bewerben, sich den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer vor Augen zu halten und einen einzutreten. Bei jeder Grundrechtsprüfung, bei jeder Maßnahmenprüfung irgendeiner gehörten staatlichen Maßnahmen, bei jedem Gesetz spielt das eine Rolle. Und ist Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips. Sozialstaatsprinzip. Sozialstaatsprinzip ist nur ganz kurz angesprochen, 20 Absatz 1, sozialer Staat. Eine richtige Definition gibt es nicht, aber es soll allgemeine Verpflichtung bestehen, sozusagen Mangelgerechtigkeit entsprechend der Leute zu versorgen, gewisse Ausgleiche zu schaffen, soziale Frieden zu wahren. Kommt in der Verfassung selber an verschiedenen Stellen zum Ausdruck, zum Beispiel bei Behindertendiskriminierung, beim Mutterschutz, bei der Sozialbindung des Eigentums. Da kommen wir gleich mal dazu, Sozialbindung des Eigentums. Ich darf also mit meinem Eigentum nicht so verfahren, dass ich andere Bevölkerungsgruppen ausschließe. Dann eine Frage an die Runde. wäre es möglich, dass in der Bundesrepublik Deutschland einer der Gesetzgeber sagt, wir sind jetzt ein sozialer Staat und wir sind eher ein sozialistischer Staat. Also einfach Rot-Schwarz schafft es nicht, jetzt eine Koalition zu bilden. Es entsteht eine Koalition aus Rot, Rosa, Grün. Und die entscheiden und sagen, der ganze Bankensektor wird jetzt enteignet. Es gibt nur noch staatliche Banken. Und auch aller Grund und Boden wird ab sofort in Volkseigentum überführt. Und auch alle Kraftwerke, die ganze Energiewende funktioniert, wir alle Kraftwerke in Deutschland in staatliches Eigentum überführen. Und dazu noch, was besonders große Ausbeuter sind, die gesamte Fahrzeugindustrie. VW, BMW, Porsche werden ab sofort in Volkseigentum überführen. Geht das? Wer sagt ja? Wer ist dafür, dass es das so geht? Das war hingehört. Einer sagt ja. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen, dass man Porsche enteignen kann? Oder alles, die ganze Autosystem in Volkseigentum? Wer ist dagegen? Leider liegen Sie falsch. Der Mensch an der ersten Stelle hat recht. Schauen Sie mal den Artikel 15 des Grundgesetzes an. Grund und Boden, das war das Gleiche mit der Landwirtschaft, Naturschätze und Produktionsmittel, was sind denn Autowerke und Produktionsmittel, können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art- und Ausmaß von Changing-Regeln, in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft, aber auch Volkswirtschaft, überführt werden. Das Grundgesetz lässt die flächendeckende Einführung von Volkseigentum zu. Wissen wir nicht. Und deswegen gehen wir nicht zur Wahl. Sie sollten auch mal in die Parteiprogramme reinschauen, wer was auf die Fahne sich geschrieben hat. Und wenn Sie später, ich, Vorsitzender eines volkseigenen Betriebes sein wollen, dann sollten Sie natürlich dort Ihr Wahlkreuz machen. An der Partei, an den Parteien, die sich eben auch stärker für Dinge aussprechen, die nicht volkseigene Wirtschaft, volkseigene Betriebe und Gesellschaften. Also um das klar zu machen, das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch neutral. Der Hintergrund ist folgender. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs gab es auch kommunistische Strömungen, gab es auch die SPD, war vor dem Bundesberger Programm stark auf eine sozialistische Schiene ausgerichtet. Dementsprechend war die Einführung auf den Sozialismus eine vom Grundgesetz grundsätzlich denkbare Option. Und deswegen kann das Grundgesetz sich wirtschaftspolitisch neutral verhalten, indem es ausdrücklich die Einführung auf den Bodenreform, so wie sie in der DDR oder sonstigen Besatzungsregionen gestanden ist, wäre theoretisch auch im Anwendungsbereich des Grundgesetzes möglich gewesen. Und wenn Sie sich mal die Wahlplakate und die Wahlprogramme aus den 50er Jahren der alten Bundesrepublik anschauen, dann sehen Sie auch, in welchem Mittelpunkt gekämpft wurde und wofür die Parteien deutlich noch gestalten waren. Also Vergesellschaftung ist grundsätzlich möglich. Und vor diesem Hintergrund sind wir mal Entschädigungen auf dem Ausmaß zu legen. Aber man kann auch eine billige Entschädigung machen. Das heißt, dass der vollständige Erbsatz ist. Und aus diesem Grund ist es so entscheidend, dass man sich überlegt, was bedeutet sozial. Also, Sozialstaatsprinzip kann erfordern, dass ich in irgendwelchen Bereichen staatliche Zwangswirtschaften einführe oder volkseigene Wirtschaft einführe. Das kann das Sozialstaatsprinzip irgendwann mal dazu führen. Wir können mal den Artikel 15 des Grundgesetzes auch noch aufschreiben. Es kann durchaus sein, dass es politische Strömungen gibt, die sagen, wir wollen mehr mit Vergemeinschaften, volkseigenen Banken agieren. Wir wollen volkseigene Betriebe wieder einführen. Wir wollen das Ackerland in Volkseigentum verfügen. Es steht im Grundgesetz drin, das Grundgesetz lässt die Möglichkeit. Und da merken Sie, wie wichtig es plötzlich ist, auch sich zu überlegen und auch da zu reflektieren. Wofür stehen bestimmte Parteien? Was wollen Parteien nicht? Was will ich? Wenn Sie zum Beispiel dafür sind und sagen, ich möchte stärker Gemeineigentum, Gemeinwirtschaft haben, das muss nicht unbedingt schlecht sein, dann müssen Sie eben entsprechende Parteien bilden, gründen oder wählen. Die Möglichkeit. Sozialstaatsprinzip bedeutet insgesamt also die sozialen Bereiche, Eigentum, Gemeinwirtschaft, soll in einer Weise stattfinden, die den Einzelnen mitnimmt, die ihm sein soziales Auskommen sichert, die ihm ein menschenwürdiges Mindestmaß gewährt und das ihm auch eine gewisse materielle Gerechtigkeit sicherstellt. Das Steuersystem zum Beispiel in der Bundesrepublik ist so angelegt auf diese. Mensch, Leute, nicht so viel quatschen da unten. Man kann das hier unten nämlich, man hört das unheimlich stark. So wie ich hier rede, so schallt das auch nach vorne. Ich habe dann das Problem, dass ich hier nur noch eine Geräuschkulisse habe, die mir kaum noch das klare Denken möglich. Also Unterhaltung ist gut und dann draußen. Wer nicht hinhören will, kann rausgehen. Es ist zwar eine Pflichtveranstaltung, das habt ihr schon gemerkt. Die Pflicht wird nicht kontrolliert. Die Pflicht wird kontrolliert am Ende bei der Klassenbau. Und wer sie eben auch ohne die Teilnahme an dem mündlichen Vortrag bewältigen kann, was möglich ist durch Lehrbücher und dem jetzt Vorlesungen auch nicht liegen, der kann, der muss nicht teilnehmen. Also das verfolgen Sie nicht Ihre Zeit, und ich meine, gehen Sie einfach. Aber die Leute, die da bleiben, bitte zuhören. Oder sich mit E-Mail oder mit Zettel austauschen, wie das früher so in der Schule üblich war. Liebes Kindchen. Und sie gehen nicht anzuschmieren. Aber bitte ein bisschen Leistung und konzentrieren. Ich habe auch Arbeitstag hinter mir schon in der Vorlesung, da ist man einfach am Abend nicht mehr ganz so fit. Das ist auch Ihr Beitrag zum sozialen Eigentums- und zum Sozialstaatsprinzip, seien Sie auch sozialen Interessenten. Also jedenfalls, diese ganzen Regelungen sind leider nicht abschließend, aber geben Anhaltspunkt dafür, dass auch die Bundesrepublik eben ein Sozialstaat ist. Ein ziemlich starker Sozialstaat. Sie wird Gesetzgebungskompetenzen für öffentliche Fürsorge, für Kriegsbeschädigte, für Kriegsgefangene, für Arbeitsschutz, Arbeitsmittel, für Sozialversicherung, Sozialberichtspartei. Und wissen Sie, das ist deswegen reingeregelt worden, weil der Verfassungsgeber voraussetzt, wenn ich solche Gesetzgebungskompetenzen schaffe, dann soll der Gesetzgeber auch die Möglichkeit haben, im Bedarfsfall Fürsorgevorschriften zu schaffen, sprich Sozialhilfe zu schaffen. Also ein Mindestmaß an menschenwürdigem Leben abzusichern. Hier gibt es also anders als in anderen Demokratien eine ganz starke soziale Komponente. Unser Gemeinwesen ist ganz stark so ausgerichtet, dass der Staat auch eine Verantwortung für den Einzelnen hat. Nicht nur jeder sich selbst überlassen ist und egal, ob man eine Krankenversicherung hat oder nicht, sondern ein Staat will Sachen fast schon bevormundet bestehen. Also wie gesagt, die Spannungsfreiheit und Sozialstaatsprinzip zur Freiheit ist immer sehr, sehr stark. Und das ist auch das Problem, dass wir einen zunehmend eigentlich freiheitseinschränkenden Staat dadurch haben, dass immer mehr soziale Aufgaben hinzutreten, mit der Folge, dass ein Staat, der natürlich soziale Aufgaben hat, natürlich immer mehr Gesetze macht, die eigentlich schützen, aber im Grunde den Bürger bevormunden. Sie werden selbst im BGB merken, wenn Sie BGB hören oder lesen und sich immer reinschauen, wie der Verbraucher geschützt wird. Man hat ja manchmal den Eindruck, der Mensch, der Verträge liest, ist überhaupt kein mündiger Bürger mehr. Der muss ja überall geschützt werden, durch Schutzschutzrechte, durch Verbote, allgemeine Geschäftsbedingungen. Der dann kann man nur rufen, mein Gott, ein Unternehmen muss auch, und früher war das auch so, als das BGB geschaffen wurde. Wenn ich was mache, dann weiß ich auch, was ich mache. Aber heute ist manchmal der Vorstellung, wir haben nur noch blöde Frauen, die eigentlich jeden Anlass lang sich irgendwelche Teppiche antreten, Staatsanwalt antreten lassen, und die ich jetzt vor sich selbst schützen muss. Das ist eine Gefahr, die Auslösung des Sozialstaatsprinzips ist, dass wir also ganz im Zivilrecht immer mehr Schutzvorschriften überall verankern und hinterher die Freiheit rein. Das ist übrigens die Auseinandersetzung, die wir in Amerika sehen. Die Amerikaner, die Freiheitsbewusster, können nicht verstehen, dass die jetzige Regierung Obama ein Krankenversicherungssystem installiert. Das ist für die sowas wie der Staat, das Schlimmste, was passieren kann. Das ist Kommunismus und alles, was sie sonst, Teufelszeug, was sie sonst verabscheuen. Selbst die Leute, die man fragt, die unter Gosser leben, wollen lieber unter Gosser verrecken als krankenversichert sein. Kann man sich nicht vorstellen, aber das ist ein ganz anderes Freiheitsverständnis. In Deutschland ist das natürlich schon durch Bismarck anders. Bismarck hat, werden Sie wissen, durch die Sozialistengesetze, parallel zu den Sozialistengesetzen, auch die heute geltende Sicherungsvorschrift eingeführt. Wir haben also eine Tradition, die 120 Jahre alt ist und die auch zeigt, dass man mit Sozialversicherung gut zurechtkommen kann. Aber das ist immer dieses große Problem, was in unserer freiheitlichen Ordnung auszuhalten ist. Wir haben eine ganz starke Tendenz der Übermütterung, der Überväterung durch den Staat, dass immer mehr Freiheit eingeschränkt wird und zu viel soziale Vorschriften, ein Regelungsgeflecht, was jede mögliche Lebenslage knallt, regulieren zu müssen. Das ist häufig gut, aber häufig ist es auch für das Überregulierung. Aber so würde ich es einfach mal bei dem Sozialstaatsprinzip bewenden lassen. Sie müssen nur wissen, dass es das gibt. Und da Klausur kommt mal eine Frage dran. Bitte benennen Sie zwei Regelungsbeispiele im Grundgesetz, in denen das Sozialstaatsprinzip zum Ausdruck kommt. Jetzt können Sie als Einstellung des Sozialstaatsprinzips noch das Wort Bundesstaatsprinzip reingesetzt, Rechtsstaatsprinzip, sagen Sie natürlich jetzt heute nicht, was dran kommen wird, oder Demokratieprinzip, und dann müssen Sie sozusagen hier verstanden haben, dass viele Prinzipien nur rudimentär angesprochen sind, aber eben viele Vorschriften im Grundgesetz sich daraus recht kann ich nur erklären, dass es ein Sozialstaatsprinzip gibt und deswegen solche Vorschriften der Verfassungsgeber aufgenommen wurden. Kommen wir mal zu den Staatsorganen. Das war also nächste Kapitel im Staatsorganisationsrecht, Staatsorgane. Wir müssen die uns kurz anschauen. Hier brauchen Sie nicht so ein Denken haben, dass wir vertieft Staatsorganisationsrecht bei den Staatsorganen haben. Sie müssen wissen, Bundesrat, Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht, Bundespräsident, das sind die Staatsorgane. Und die kann ich jetzt bestimmten Funktionen zuweisen, also zum Beispiel die Exekutive, die Legislative, die Judikative, die Gerichte, die Judikative, Bundesregierung ist was Ausführendes, also Exekutive, auch wenn sie ein bisschen im Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist, aber vor allem die Gesetzgebungsbürgerschaft im Bundesrat und Bundesrat. Ich kann sie auch den Prinzipien zuordnen, also Bundesrat zum Beispiel, die Ausdruck des Bundesstaatsprinzips. Wir bräuchten keinen Bundesrat, wenn die Länder mitglauben an der Gesetzgebung, wenn wir keine Länder hätten. Das ist sozusagen die Funktion, wie kommen die Länder dazu, ein Bundesgesetz selbst mit abgeben zu können. Einfach dadurch, dass Gesetze immer noch durch den Bundesrat müssen. Und manche müssen sogar vom Bundesrat zugestimmt werden. Und dort drin haben Länder das Sagen. Wichtige Gesetze, die gerade die gesamtstaatliche Ordnung betreffen, sind meistens zustimmungspflichtig durch den Bundesrat. Und da haben die Länder auf einmal die Möglichkeit, wenn sie gemeinsam agieren, zu sagen, nein, das können wir nicht, wir sehen es anders. Ist ja zuletzt passiert bei dem letzten zum Beispiel beim Kindergeld, beim Prostitutionsschutzgesetz. Ist jetzt noch kurz verabschiedet worden, soll reguliert werden und ist zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl nicht mehr durchgewunden worden im Bundestag, weil es an dem nicht zu viel Schutz bringt, das heißt was. Aber solche Beispiele, die jetzt ganz aktuell passieren, das sind natürlich auch Druckmittel. Der Bundesrat ist anders besetzt als die Bundesregierung, gibt so einen gewissen Ausgleich, also zur Zeit als die Mehrheit im Bundestag. Das führt dazu, dass man natürlich stärker auf Oppositionsparteien achten kann. Man kann das aber natürlich auch als Verhinderungsinstrument verwenden. Und da hat die Opposition eben im Vorbereitung der Bundestagswahl versucht, Gesetzgebungsvorhaben zu stoppen, die sie lieber selber machen wollen. Also nicht auf der Gesetze machen, sondern möglichst viel noch blockieren, damit dadurch eben auch von dem neuesten Gesetz im Bundestag vielleicht auch neue Koalitionen Spielräume besteht. So viel als Überblick. Nochmal zum Einzelnen. Ich verstehe nicht, warum das alles ist. Hier will ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, das ist unheimlich kompliziert, wir kommen nicht im ersten Semester überwachen. Die machen ein ganzes Semester in einer solchen Vorlesung nichts anderes als sich damit zu beschäftigen, was für komische Portale treiben. Und das ganze Verfahren hoch und runter auf Grund zu. Alle Gesetzgebung, die ganze Gesetzgebungsorgan des Bundestags, unmittelbar demokratisch, über Artikel 38, den ich hatte gewählt, hat die Gesetzgebungsfunktion, ist in 77 geregelt, hat die Kontrollfunktion, kann das mal abgeschickt durch Untersuchungsausschüsse, Zitierrechte, kann aber Anrufe, Informationsrecht, hat eine Haushaltskontrollfunktion. Das ist ganz wichtig, weil man kann bei hier unten Hahn abziehen. Genauso wie das in Amerika passiert ist durch den Kongress, genauso wie es auch hier in Deutschland. Der Bundestag hat eine Kompetenz, eine Haushaltskompetenz, die Parlament hat eine Haushaltskompetenz. Hat noch eine Kreationsfunktion, also RW Bundeskanzlerin zum Beispiel, Bundeskanzler, Bundespräsident wird mitgewirkt. Bundesratspräsident wird vom Bundesrat gewählt, haben wir gerade aktuell erlebt in der vielen Zahl. Müssen wir das auswendig lernen? Nein. Also solche Funktionen haben wir auch noch und die Hauptfunktion des Gesetzes. Wird durch Wahl gewählt, wie ich schon mal gehört habe, an sich gibt es keine Möglichkeit, dass der Bundesrat sich selbst auslösen kann. Man wollte verhindern, dass der Bundesrat einfach sagt, ich kriege keine Mehrheit mehr zustande, ich löse mich selber auf. Deswegen erst nach Neuwahl und Zusammentritt eines neuen Bundestags endet der eine. Ist also wirklich so geregelt, er kann sich nicht selbst auflösen. Es gibt nur zwei Formen, wo ich vorher das Privatverhältnis abkürzen kann. Indem ich ein konstruktives Misstrauensvotum loslasse. Indem ich also anfange, den Bundestag mit einer qualifizierten Mehrheit, einen Beschluss zu fassen, indem mit der wirklich qualifizierten Mehrheit dem Bundeskanzler das Misstrauen ausgesprochen wird und dann von der Bundespräsident nach einer Gegenfälle der Bundespräsident selber mal eine Entscheidung treffen darf. Die Wahl, okay, dann löse ich ab. Oder auch Pech, kann doch nicht gewählt. Die Möglichkeit hat ja auch Grundpräsident ist in diesen Fällen die ganz starke Stellung. Aber nur in diesen Fällen. Oder aber den Schaden der Vertrauensfrage, das ist der Unwertnis. Ich als Bundeskanzler will jetzt wissen, ob noch alle Leute hinter mir stehen und verlange, spreche das Vertrauen aus und dann kommt sozusagen plötzlich diese Vertrauensfrage, die Kanzlermehrheit nicht mehr zustande. Dann kann der Bundespräsident ebenfalls den Bundestag aufnehmen. Und was neu ist, zwar jetzt schon seit ein paar Jahren, aber was eigentlich neu ist, war lange Zeit auch umstritten, steht im Grundgesetz umstritten, ob ich diese Vertrauensfrage mit einer Sachfrage verbinden kann. Also, nicht mehr, ihr sollt mich als Bundeskanzler Schröder zum Beispiel wählen, sondern ich verlange jetzt, ihr müsst zustimmen zu einem NATO-Einsatz in Jugoslawien, und wenn er dem nicht zustimmt, dann gilt das zugleich als ausgesprochenes Misstrauen. Also ob ich sozusagen das Parlament erpressen kann, ihr müsst mir jetzt vertraut aussprechen, ihr müsst jetzt hier dem Kriegseinsatz zustimmen oder dem so eine andere Sachfrage kann ich verbinden. Hat man früher als unzulässige Erpressung des Parlaments also viele Jahre standen im Grundgesetzkommentar drin, dass es eine unzulässige Erpressung des Parlaments ist und dass das Vertrauensfrage nicht missbräuchlich dazu gestellt werden darf, einfach mal Sachfragen durchzupeitschen. Hat das Verfassungsgericht anders gesehen? Ist also zulässig. Das heißt, wenn der Bundeskanzler auch seine eigene Fraktion erpressen kann, was auch? Entweder gnadenzeitig los und seid dann nicht mehr an der Macht. Oder ihr stimmt mir alle zu. Das ist meistens ein Instrument, um die eigene Fraktion die eigene Koalition unter Druck zu setzen. Weil die wissen ja nicht, wenn da jetzt diese Vertrauensfrage stellt, die Sachfrage verbindet, dann sind wir hinterher als SPD und Grüne nicht mehr an der Macht. Das war im letzten Fall, wenn wir jetzt nach Scheibe auch und anteilig worden ist oder raus. Frage durch Gerhard Schröder. Und dann geht natürlich, und dann überlegen sich viele Abgeordnete, Mist, wenn ich jetzt überlegen uns den CDU-Kontrakt, das will ich lieber keinem stellen. Da stimme ich lieber diesem Auslandseinsatz zu. Oder da stimme ich der Lehrsache zu. Aber ich will unbedingt, dass wir in der Macht bleiben. Und deswegen ist das das Verbesserungsmittel, um die eigenen Fraktionen, die eigenen Koalitionen hier hinten dran zu bringen. Natürlich weiß man als Bundeskanzler nicht, ob ein Bundespräsident dann auflösen kann. Aber manchmal darf man ja vorbesprechen. Und manchmal ist es so, nur deswegen, da das jetzt mehrmals schon so praktiziert wurde, wird ja schon der Bundespräsident faktisch über zwei dieser Vertrauens dann auch die Auflösung vorziehen. Man könnte natürlich auch sagen, nee, mach weiter, das ist Pech. Dann wählt er auch Bundeskanzler. Aber dem jedenfalls, ja, natürlich einfach nicht mehr. Hintergrund ist, das Grundgesetz will vermeiden, dass die Leute einfach ständig sich auflösen und dass ständig neue Parlamente knappen. Wer gewählt ist, soll diese Position gefälligst ausüben. Deswegen handelt in Deutschland, anders als auf der Weimarer Republik war, und anders als in anderen Demokratien, wo ständig Wahlen stattfinden. Der Bürger soll nicht durch Wahlen ein ständiges Auflösen ermöglicht werden. Na gut, zur Zusammensetzung. Gucken Sie sich mal die Folie an. Sie ist nicht berufsverfahren. Aber Sie sollten sich einfach mal anschauen. Es ist so kompliziert, das ganze Grundgesetz, das kann ich Ihnen kaum so ein. Präsident, Schriftführer, Stellvertreter, das ist die Regel im Grundgesetz. Es gibt Ausschüsse, das ist noch wichtig, was wir da geben sollten. Die Ausschüsse haben bestimmte Funktionen. Es gibt ein paar Ausschüsse, die zwingend im Grundgesetz vorgesehen sind. Die anderen Ausschüsse können freiwillig gewählt werden, aber es gibt ein paar Ausschüsse, die zwingend vorgesehen sein sollen. Und vor allem Verfahren in den Ausschüssen haben aber besondere Funktionen. Das heißt, ein Reichsausschuss hat besondere Überwachungsfunktionen. Das sind Dinge, die nicht der gesamte Parlament überweist. Wenn zum Beispiel Waffengeschäften durchgeführt werden, soll das nicht wirklich jeder wissen, sondern es müssen dann die besonderen Vertraulichkeit verpflichtet abgeordnet in diesem Ausschuss. Ansonsten kann auch das Parlament zu den Ausschüssen gehen, wie jetzt will. Fraktionen sind ursprünglich nicht geregelt, einige Landesfraktionen sind sie geregelt, sind aber wir haben das Artikel 21 abgeleitet. Wenn die Parteien eine starke Stellung gegeben hat, dann sollten wir sich auch im Parlament repräsentieren können, deswegen auch Fraktionen. Deswegen ist auch ein untergesetzliches Recht, Fraktionsgesetz, das weiß ich auch von ganz ausschließlich geregelt. Die Migrationsarbeit sollten finanziert werden. Dann Sitzungsöffentlichkeit, Hausrecht des Präsidenten, hat übrigens Polizeigewalt. Die Parlamente sind sozusagen etwas wie autonome Zonen, wo keine staatliche Verwaltung eingreifen kann. Es gibt auch noch keine Polizei in dem Bereich, und zwar auch in dem Bannenkreis um das Parlament tätig werden. Das heißt, in dem Bereich kann man verhindern, dass die Verwaltung sich einfach das Parlament ermächtigt oder besetzt. Deswegen gibt es also, um diese Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative ganz schnell einzuhalten, eine Selbstverwaltung des Parlaments. Der Bundestagspräsident oder der Landesparlament, der Landestagspräsident ist gleichzeitig Polizeipräsident in seinem Haus. Und er hat eine Gewalt, eine Polizeikraft und darf dann, wenn er das will, ebenfalls Amtshilfe Polizeikraft hinzuziehen. Aber jeder Polizeikraft, mit dem Sie zum Beispiel im Sächsischen Landtag oder im Bundestag sehen, steht ausschließlich unter dem Weisung des Bundestags. Ganz wichtig, wenn man will verhindern, dass in anderen Umsturzaktionen in manchen mittelamerikanischen Staaten passiert ist, dass einfach mal ein Militär oder eine Polizei gegen das Parlament festgesetzt hat. Wie das in Russland von Deutschland mal war, wo plötzlich die Panzer ins Parlament gefahren sind und dann Jelzin sogar das dagegen gestellt hat, zu Hilfe geeilt ist und das Parlament der Sowjetunion gerettet hat. Also so war das damals gewesen. Man will verhindern, dass man die Parlamentarier festsetzen kann. Und deswegen dürfen auch in der Bannweide keine Demonstrationen stattfinden. Selbstgeburtskörperschaften haben also eine sogenannte Autonomie zu. In jedem Land, auch beim Bund, ein Bannmeilengesetz, wo genau Straßenzug, kreuzungsgenau geregelt ist, wo die Bannmeile beginnt. Und manchmal hat man es in manchen Landesparlamenten sogar durch Striche im Fußboden, weiß man bis in den Datenstimmung, die unter Nachricht. Also, das ist, das soll die parlamentarische Arbeit, ich kann nicht drüber werden, dass ich irgendwie so mache. Oder auch Leute, die politisch gesteuert sind, Druck auf die Parlamentarier ausüben, die verängstigen oder dadurch eben ihre Meinungsfreiheit behindern. Und deswegen Polizeirecht auch bis Parlamentspräsidenten. Dann gibt es unterschiedliche Mehrheiten, die sich nicht wählen. Die Mitgliedermehrheit, also Mehrheit der Mitglieder des Parlaments selbst, ansonsten sind jetzt über meine Abstimmung alle da. Und dann die Kanzlermehrheit, dann gibt es noch Abstimmungsmehrheit, das ist die einfache Mehrheit der Anwesenden. Dann gibt es eine qualifizierte Abstimmungsmehrheit, zwei Drittel zum Beispiel der Anwesenden. Und dann gibt es noch die qualifizierte Mitgliedermehrheit, das sind bei Verfassungsänderungen. Da müssen zwei Drittel der Mitglieder zustimmen. Damit also bei Grundgesetzänderungen, die manchmal notwendig werden, vermeiden, dass das irgendwie nach 20 Stunden Verhandlung im Club aus zwei Abgeordneten, der zufällig noch da ist, beschließt. Sondern da müssen zwei Drittel der Mitglieder, aller Mitglieder, zustimmen. Das ist schon eine hohe Hürde, die alle dazu zu bringen. Also die normalen Regierungsparteien kriegen wir nicht hin. Die Koalitionen kriegen das also nur von den Mehrheitsverhältnissen hin. Deswegen auch von da auch immer Opposition. Deswegen sind wir eins hochgemacht worden. Man will also verhindern, dass eine an der Macht befindliche Koalition, also an der Macht befindliche Parteien, jetzt einfach während ihrer Legislaturperiode das Verfassungssystem zu stark verändert. Das heißt, bei Verfassungsänderungen lautet aufgrund dieser starken hohen Mehrheit immer die Zustimmung auch von Oppositionsparteien. Wie weit ist das Grundgesetz änderbar? Schlagen Sie mal den 79 des Grundgesetzes auf. Das Grundgesetz ist grundsätzlich änderbar und auch kann also stark seine Struktur aufgehoben werden, also abgeändert werden. Aber Absatz 3 sagt, eine Änderung dieses Grundgesetzes, sogenannte Ewigkeitsklausel, durch welche die Gliederung des Bundes, also das Bundesstaatsprinzip, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in Artikel 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Es gibt also bestimmte Essenziale, die egal was passiert, nie geändert werden können. Das ist das Bundesstaatsprinzip, das zusammen verfassungsänderungsfest ist und seit jeher. Und es ist Artikel 1 und 20. Es ist also und 20, vor allem Rechtsstaatsprinzip ist damit gemeint. Auch Widerstandsrechte. Und jetzt kommt noch Artikel 1. Die dazwischenliegenden Artikel nicht. Also nur die Menschenwürde und alle die Grundrechte, die Ausdruck der Menschenwürde sind. Deswegen, wenn wir zu den Grundrechten kommen, ist es so wichtig. Ich kann auch bei Grundrechten Änderungen vornehmen. Ich kann Grundrechte auch durch die Verfassung selbst einschränken. Wenn ich also Leute wähle, die sehr stark freiheitsbeschränkt sind, dann können diese auch Grundrechte einschränken. Ja, theoretisch sogar abschaffen. Aber nur so weit und nur so lange, so weit, davon die Menschen nur nicht gelingen. Sie werden sehen, Sie werden auch lernen, ein Großteil von Grundrechten im Grundgesetz hat einen Menschenwürdegehalt. Das ist nicht umsonst ins Grundgesetz reingeschrieben worden, zum Beispiel die Berufsfreiheit. Weil auch die Ausübung eines Berufs etwas mit Menschenwürde zu tun hat. Das ist mein eigenes Ich, meine eigene Würde, definiere ich über den Beruf und das, was ich tue. Und dementsprechend darf ich zwar Änderungen vornehmen, das ist meistens Einschränkung, ich bin aber meistens gehindert, Grundrechte gänzlich abzuschaffen. Das heißt, auch wenn hier nicht alle Grundrechte erwähnt sind, ist über den Schutz Artikel 1 zumindest sichergestellt, dass ich den ganz wichtigen Kern der betreffenden Grundrechte nicht abändern und aufheben kann. Ja, das soweit erstmal zum Bundestag. Ganz kurz noch am Ende der Veranstaltung, was ja auch mit zum Bundestag gehört, die Rechtsstellung des Abgeordneten. Wie er gewählt wird, haben wir schon gesehen. Wichtig ist für Sie, dass Sie aber auch wissen, dass er ein freies Mandat ausübt. dass er also beiden Mandanten selbst die Wunden hat immer noch gespiegelt, ihr zu ermöglichen. Diese Landesrecht, wichtiges Verhaltensunterwerb, allgemeiner Rechtsstellung. Er hat ganz unverhältnismäßig Rechte gegen das Geschäft. Stimmrecht, Rederecht. Heinermann fragt eine Frage und Informationsrecht, eigenes Fragerecht, Recht auf Informationen durch Bundesregierung, Recht auf Heinermann von demokratischen Wahlen, Informationsbildungsrecht. Es geht also um Freiheit des Mandats. Und der Abgeordnete muss eben entsprechend zur Freiheit des Mandats auch finanziell abgesichert sein. Also bei der Privatrecht hat man keine Bindung an weitere Aufträge. Daher Immunität, Identität, Zeugenverweigerungsrechte und, was ganz wichtig ist, da muss ich mal das Freiheit des Mandats auch ein Stück weit, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, finanziell gehalten werden. Ein Abgeordneter, der seine gesamte Kraft, seine gesamte Berufstätigkeit sozusagen an den Nagel hängt und seine gesamte berufliche Existenz aufgibt, um sie den unvermeidlichen Aufgaben des parlamentarischen Geschäfts zu widmen, kann eigentlich kein eigenes Geld mehr verdienen. Er kann sich selbst nicht unterhalten. Wer Abgeordnete ist und das ernst nimmt, ist so stark eingebunden und so zeitlich beansprucht, dass er kein Leben mehr hätte und sozusagen. Oder müssen eine reiche Frau haben und einen reichen Sponsor. Jetzt kommen wir gleich zu den Frauen, reichen Sponsor. Nein, das will man nicht. Man will im Parlament nicht nur Eheleute, Ehefrauen von reichen Ehegatten haben. Und man will vor allem im Parlament keine Leute haben, die von anderen Leuten gesponsert werden müssen, damit sie parlamentarische Arbeit haben. Und deswegen bedeutet Entschädigungsanspruch hier ein Entschädigungsanspruch, der so hoch ist, dass davon die eigenen Lebensbedürfnisse und die eigenen Familienbedürfnisse in ausreichendem Maße gesichert werden. Wenn Sie Bundestagsabgeordneter sind und jetzt zum Zeitpunkt brauchen 50.000 Euro monatlich für angemessen gehalten, damit Sie Ihre Familie ernähren können. Sie haben gesagt, das ist ja wahnsinnig viel. Das ist aber wahnsinnig wenig, wenn Sie aus der Wirtschaft kommen und vielleicht Kunden die Möglichkeit hätten, Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns zu sein, wie es der Arbeit Ministerpräsident gegeben hat, die eben gesagt hat, Ministerpräsident war über den Zeit, dann werde ich aber auch Vorstandsvorsitzender von Team. Und Herr Koch als Hessen zum Beispiel. Und da verdient sie dann, deswegen ist das ab dem ersten Blick ein verhältnismäßig hoher Anspruch, den sie als Studenten utopisch auch empfinden werden. Wenn sie aber dann vergleichen und dann schauen, was sie vielleicht erwarten, gerade als Akademiker erwarten, liefern können. Das ist angemessen, das ist häufig nicht das Geld, was sie dort bekommen in der Politik, weil sie könnten zum Beispiel als Arzt, Herr Rösner, deutlich mehr verdienen, als herausgeschmissener Ausbildung der Kollegin, der Großsitzende. So viel für heute.